Und wir lassen vom Himmel Wasser in bestimmtem Maß herabkommen und lassen es sich dann in der Erde aufhalten. Und wir haben für wahr die Macht, es wieder wegzunehmen.